Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli 2021. Wir sitzen im Phonodrom. Draußen ist es noch sehr schwül warm, aber hier im Phonodrom ist es sehr angenehm. Ja. Es ist, trotz dass es Sommer ist, haben wir eine Fortsetzung unserer vorletzten Folge. Ja, es geht wieder um Schokolade. Und zwar heute um ganz besondere Schokolade, nämlich Rohschokolade. Und wir machen den ultimativen Test. Wir haben beide noch nie Rohschokolade gegessen. Und wir haben von der Firma Edelmond, dieser kleinen Schokoladenmanufaktur in Luckau, in Brandenburg, verschiedene Tafeln. Und zwar haben wir 4 Tafeln Rohschokolade und eine, die ist nicht nur roh, sondern auch nicht fermentiert, also ultra roh, wenn man so will, obwohl, das müssen wir auch noch besprechen, aber das können wir dann während des Probierens vielleicht machen. Im Grunde ist das mit dem Roh nicht richtig roh und letztlich auch bei der nicht fermentierten, obwohl man, glaube ich, wenn man dann tatsächlich Schokolade haben will, also das ist das Maximum, glaube ich. Und ich bin gespannt. Wir machen auch eine kleine Rundreise durch Südamerika. Wir beginnen nahe am Atlantik, an der Karibik in Venezuela, aber direkt an einer Hafenstadt, von wo man aus eben schon die karibischen Inseln sehen kann, die da der Küste Venezuelas vorgelagert sind, die ABC-Inseln. Und dann gehen wir ein bisschen mehr ins Landesinnere von Venezuela und an den Orinoco. So, jetzt passt in der Reihenfolge. Dann, wo wir schon so nah an der Karibik sind, schauen wir uns die Karibik direkt mal an. Und zwar ist das hier, diese Schokolade kommt von der Insel Hispaniola, also aus der Dominikanischen Republik wahrscheinlich, nicht aus Haiti, könnte aber auch aus Haiti kommen, steht nicht genau drauf, steht nur Hispaniola drauf, aber ich vermute aus der Dominikanischen Republik. Und die roh, nicht fermentierte Schokolade, die kommt aus Peru. Also wir gehen dann noch weiter eben nach Süden und nach Westen, genau. Also kann man sagen, es ist eine kleine Rundreise und sicherlich sehr interessant. Ja, weil es ja aus Schokolade aus den Regionen ist, ist es ähnlich wie bei Weinen. Das sind auch so typische Kakaobohnen, Kakaobäume der Region mit speziellen Eigenschaften. Ja, also der Kakaobaum oder der wissenschaftliche Name ist Theobroma Kakao. Theobroma heißt eigentlich Götterspeise oder Götternahrung. Und das ist eben der Kakaobaum. Und da gibt es verschiedene Arten. Und die da gibt es halt besondere Edelkakaos. Und das sind eben so Arten, die auch eben lokal angebaut werden. Also Criollo haben wir hier. Criollo ist der in Venezuela einheimische Kakaobaum. Deshalb eben auch Criollo. Als Criollo sind ja eben die Einheimischen bezeichnet worden. Also die Kreolen, die Einheimischen. Und das ist halt der einheimische Kakaobaum. Und dann gibt es halt einen anderen, der erst nach Venezuela eingeführt worden ist, aber natürlich auch aus der Region kommt, weil der Kakao ja da wächst, den nennt man dann Forastero, also der Fremde. Und inzwischen haben aber Untersuchungen ergeben, dass der Criollo gar nicht mehr so ursprünglich ist, sondern eben, naja, die sind alle eng verwandt. Da gibt es halt entsprechende Bestäubungsaktionen und so. Und dann ist der nicht mehr genetisch total rein. Der jetzige Criollo, den man jetzt hat, ähnelt einem anderen, dem Trinitario. Und der Trinitario ist eine Kreuzung aus Forastero und Criollo. Und dadurch, dass eben doch sich da Gene eingeschlichen haben in den Criollo, schmeckt er auch dem Trinitario ähnlich. Wir werden den auch haben. Wir haben also hier viermal Criollo und einmal Trinitario. Und Forastero haben wir nicht, aber also der Edelkakao ist halt dieser Criollo. Und der Trinitario. Und die soll nicht ganz unähnlich schmecken. Das werden wir dann sehen. Ja, und wir haben hier wirklich verschiedene Gebiete und das, da legt auch Edelmond großen Wert drauf, dass die, dass eben die Kakaos dort aus den Gegenden sind, die in kleinen Mengen gekauft werden. Deshalb ist das Endprodukt natürlich auch teurer. Du kannst vielleicht was zum Preis sagen. Sag ich dann gleich was. Und ja, die werden halt maschinell verarbeitet natürlich und deshalb ist roh eigentlich nicht richtig. Man hat sich da unter den Kakaoproduzenten so ein bisschen drauf geeinigt, dass man also roh solche Kakaos bezeichnet, die nicht über 47 Grad warm werden. Nun kann man das nicht voll kontrollieren und es gibt da auch keine Transparenz, denn ein Teil der Verarbeitung geschieht ja in den Herkunftsländern und beim Mahlen der Kakaobohnen entsteht natürlich durch die durch das Mahlen auch Wärme, sodass man wahrscheinlich da zum Teil noch höhere Temperaturen hat. Aber eigentlich ist hat man sich geeinigt, dass es eben keine, also dass 47 Grad die Grenze ist. Also es wird halt lauwarm verarbeitet. Das soll den Vorteil haben oder hat den Vorteil sogar, dass halt bestimmte Stoffe, die man haben will, Phenole und so, nicht zerstört werden. Und dadurch sollen die halt dann besonders gesund sein, weil diese Stoffe eben, ja, ein bisschen gesünder sein können als andere. Außerdem verändert sich natürlich durch die Behandlung des Kakaos der Geschmack. Insbesondere hat man das Problem, dass Kakao sehr bitter ist. Genau. Kakaobohnen sind sehr bitter. Ich habe auch mal eine Kakaobohne so versucht zu essen. Ist nicht so ganz einfach, weil sehr hart. Aber die ist natürlich wirklich sehr, sehr bitter. Und deshalb lässt man den Kakao fermentieren erstmal. Das ist ja auch bei den vier ersten, die wir probieren, so gemacht worden. Und dadurch verschwinden schon Bitterstoffe. Also die nicht fermentierte dürfte dann wahrscheinlich etwas fruchtiger und etwas bitter schmecken. Und dann wird er also geröstet und das geschieht halt beim Rohkakao nicht. Diese Röstung, ja, ist halt, also bei den Billigkakaos, die wir hier so in den Massenprodukten, in der Massenproduktion haben, wird sogar eine sehr starke Erhitzung gemacht, weil man eben damit auch Keime und so zerstören möchte. Das ist ein bisschen der Nachteil hier. Hier wissen wir nicht genau, da können natürlich dann entsprechend Keime drin sein, weil das nie richtig so erhitzt worden ist, dass die Keime weg sind. Also man sollte vielleicht schon vorsichtig sein, aber gut, wenn wir das jetzt einmal essen, werden wir dann nicht erkranken. Ich glaube nicht. Aber da besteht eine gewisse Gefahr, dass man nicht genau weiß, was da drin ist. Aber ich meine, Käse isst man auch mit Keimen, stirbt man auch nicht dran. Also ich glaube, das kann man mal wagen, denke ich. Ja, dann lass uns doch mit dem Makuro beginnen. Makuro ist ein Ort im Norden am Meer, wie gesagt, direkt gegenüber der ABC-Inseln. Also in Venezuela eben, der venezuelanischen Küste, eben auch sehr sicherlich kreolisch angehaucht. Schön. Also du kannst ja gleich was zur Verpackung sagen. Ja, mach ich gleich. Also auch innen sehr, sieht alles sehr edel aus, ist wahrscheinlich auch teuer. Ich breche mal für uns was ab. Bitte. Das ist Edelmond, haben wir ja schon drüber gesprochen in der letzten Sendung, wie das aussieht. Ja, bitteschön. Dankeschön. Und während wir kosten, kannst du ja mal was erzählen. Ich krass. Ich guck mal die Verpackung an. Also hier innen drin ist auch so ein Wachspapier verarbeitet, so ein Butterbrotpapier. Also ich sehe ja kein Plastik oder nichts. Diese Sorte ist relativ bunt, die Verpackung. Also hier Edelmond Bean to Bar ist das Logo, dann sieht man ein bisschen den Venezolischen Wald, würde ich sagen, mit einem Fluss drauf, also so in einem Foto abgebildet, 100% roh, Venezuela Corillo, ja, so wird es. Criollo, genau, Macuro steht drauf, Single Origin, also quasi ein Herkunftsland, genau. So pro, also hier sind so 73 Gramm drin in der Verpackung. Zutaten, Kakaoboden, Kokosblüten, Nektar, 0,3% davon. Ja, das nimmt man zur Süßung. Also auch genau. Das zeigt wieder, es ist nicht roh, weil es auch noch gesüßt wird. Genau, naturbelassene Kakaoboden aus dem Norden Venezuelas, der Region um Macuro, pur gewalzt, nur mit einer Prise Kokoszucker abgeschmeckt, kühl und trocken lagern, steht hier drauf. Haltbar bis 14.12.21. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du geschmacklich sagst. Ich probiere parallel mal. Ja, also geschmacklich sehr interessant. Erstaunlich wenig bitter, also nur leicht bitter. Also ihr habt zwar Bitterschokolade zu Hause, die nur 96% Kakao hat und dann noch eine, die nur 80% Kakao hat. Deutlich bitterer. Deutlich bitterer als die. Also fruchtbetont, leichte Fruchtigkeit. Und natürlich etwas bitter, aber ja, und man hat auch diesen, man merkt auch die Süße. Und es ist auch nicht mal so sandig wie 98%iger Kakao oder auch 100%iger Kakao sonst ist. Also Edelmond malt ja sehr lange, ja. 45 Stunden gemalt. Oder gewalzt, nicht gemalt, sondern gewalzt, also schon mit der Kakaobutter. Und ja, also es ist gelungen. Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Geschmack. Es riecht auch, wenn man es aufmacht, kommt einem so ein Kakaogeruch entgegen. Und ich finde den Geschmack absolut angenehm. Was meinst du? Ich habe den erstmal auf der Zunge ein bisschen liegen lassen, dass er ein bisschen schmilzt. Es hat trotz dieser hohen Kakaoanteil hat es trotzdem einen schönen Schmelz. Man denkt, dachte, normalerweise sind die so ein bisschen, ich würde sagen, so trockener oder staubiger. Aber der ist wirklich sehr schön. Und es stimmt, die Bitterkeit ist gar nicht so dominant. Nee, nicht dominant. Ist sehr süß. Also nicht sehr süß, aber ist süß. Es ist süß, durchaus. Und, also das ist ja der Kakaozucker. So. Und man merkt so eine schöne fruchtige Kakaonote. Ja, eine fruchtige Note und auch ein sehr lang anhaltender Geschmack. Ja, das definitiv. Also, und zwar durchaus angenehmer. Also man denkt ja immer bei Zartbitter, ach, ist bitter. Und das ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich auch nicht. Also wirklich, die Fermentierung wird doch sehr viel da reduziert. Und man muss natürlich auch sagen, die besondere Eigenschaft vom Criollo-Kakao ist tatsächlich, dass er weniger Bitterstoffe hat. Und zwar, also das ist wirklich, und das merkt man. Also andere Kakaosorten, die dann nicht edel sind, sind deutlich bitterer. Deshalb will man die auch behandeln und die will man vielleicht nicht behandeln. Da gebe ich dir recht. Der Nachgeschmack bleibt, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ja, wirklich sehr intensiv, muss man gleich, wenn man das nächste essen, neutralisieren. Also diese Packung ist ein bisschen rötlich, das oben roter Streifen und der nächste hat einen blauen Streifen und dann einen gelben Streifen, damit man es so ein bisschen unterscheiden kann, denn sonst sehen sie ja sehr ähnlich aus. Ich bin auch mal gespannt, ob sie unterschiedlich schmecken. Vielleicht mal kurz zu den Preisen. Wir haben ja gesagt, das ist nicht günstig, das Vergnügen. Also hier sind jetzt 73 Gramm drin. Da kostet eine Tafel 7,75 €. Also auf 100 Gramm gerechnet, kostet 100 Gramm 10,62 € zuzüglich Versand. Man kann was sagen, bei dem Aufwand, der betrieben wird. Und ich meine, das sind ja wirklich geringe Kakaomengen. Da müssen dann ja auch hohe Preise gezahlt werden. Und möglicherweise machen die auch noch Fairtrade oder so, das weiß ich nicht. Ja. Also Sie beschreiben, roh gewalzte Kakaoboden geben jeder Tafel einen extra bitteren Geschmack, gepaart mit dunklen Beerenaromen und vielen Fruchtsäuren. Dieses Fruchtige stimmt, ist die Fruchtsäuren. Säure, genau. Bei der Verarbeitung setzen wir auf das Bean-to-Bar Prinzip. Genau. Genau. Ja. Verzicht bewusst auf Zusatz von Kakaobutter. Nur feinste Prise Kokosblütennektar macht die Kakaobohnen einen geschmackvollen, macht aus der Kakaobohle ein geschmackvolles Edelschokoladenerlebnis. Ja, denke schon. Denke schon. das ist gelungen. Machen wir mal die nächste auf, gleich im Vergleich. Das ist jetzt Orinoco, also kommt praktisch aus dem Dschungel, wo der Orinoco entlang fließt, also weiter südlich. Und auf der Packung sieht man den Dschungel auch mit dem Orinoco. Relativ schlechtes Foto, aber immerhin, ja, so sieht das da aus in Venezuela. Im Hintergrund sieht man schon Gebirge. So, jetzt gucken wir mal. Muss ich auch wieder so brechen. Das ist nicht so einfach. Da muss man mal gucken. Ja, doch, das geht aber. Bitteschön. Die ist ein Tick heller. Ja, das als stimmt. Die andere, aber wirklich nur einen ganz kleinen Tick. Aber ansonsten steht ja gleiche Design. Und genau, auch hinten steht das gleiche drauf. Also die unterscheidet sich wirklich nur in der Front, dem Frontbild und halt die Bezeichnung. Ansonsten ist es exakt das gleiche. Hm. Ich bin gespannt, was du sagst. Das stimmt, in der den Farbe Geruch ist ein bisschen heller. Ist auch ein bisschen anders, ein bisschen riecht, hat mehr so eine Honignote im Geruch. Mhm. Nicht so ganz so intensiv eine Kakaonote wie die andere. Ja. Also sie beschreiben halt, dass die Bohnen aus dieser Region wohl immer relativ schwer sortenrein zu bekommen sind. Darum ist es eine Rarität, diese Bohnen zu bekommen. Ja. Also genau. Ich finde sie noch fruchtiger. Noch fruchtiger als die, die wir gerade hatten. Aber ähnlich. Mhm. Geschmack sonst ähnlich. Auch sehr intensiv im Geschmack. Aber wirklich ähnlich. Ich finde sie ein bisschen kantiger. Mhm, ja. Sie ist ein bisschen herber. Ja, sie ist auch herber. Sie ist also definitiv herber. Mhm. Die Fruchtigkeit, die Säure ist definitiv ausgeprägter. Mhm. Ja, insgesamt ist sie intensiver. Genau. Sie hat mehr Fruchtigkeit und Säure. Und sie hat aber auch mehr Bitterstoffe. Aber ich finde, am Anfang ist sie wirklich, kommt viel Säure und zum Schluss wird sie sehr, sehr schön abgemildert. Mhm. Da ist sie dann wirklich sehr, sehr smooth. Stimmt. Am Anfang finde ich sie sehr. Ich denke, das hat genauso viel Zucker wie die andere, oder? Mhm. Hat ja gleich auch. Ja. Naja. Ja. Ja, sie wird dann im Laufe des Genusses etwas milder, das ja stimmt. Ja. Aber sie hat auch diesen intensiven Geschmack, der bleibt. Mhm. Der sogar bleibt, wenn man was trinkt. Mhm. Also können wir nicht so gut neutralisieren. Mhm. Aber schmeckt edel. Mhm. Muss man sagen. Ja. Obwohl mir die mit am Anfang dieser Säure etwas unangenehm im Geschmack ist wie die erste. Die ist ein bisschen kantiger, wie du sagst. Mhm. Das trifft es gut. Das trifft es gut. Also die erste ist letztlich angenehmer. Ja. Naja gut, ich meine, das eine ist mehr dann so das karibische Klima. Mhm. Und hier sind wir ja schon im Landesinneren. Mhm. Und da ist das noch, sind wahrscheinlich auch die Temperaturschwankungen stärker und so. Das wirkt sich sicher aus. Und die nächste, die kommt ja nun wirklich aus dem Landesinneren, aus der Gegend der Piaroa, das ist so ein eingeborener Stamm, der aber eigentlich an, das heißt, er ist eigentlich in der Avare. Das ist die alte Bezeichnung, aber man nimmt die eben auch als geografische Bezeichnung. Mhm. Und das ist an der kolumbianischen Grenze. Also okay, eben schon im Süden, Südwesten Venezuelas. Also wenn noch tiefer im Dschungel und noch weiter, also klimatisch weiter weg vom karibischen Klima. Schauen wir mal. Das ist jetzt gelb, das Kennzeichen. Sonst ist die Packung genau gleich. Und von der Farbe her, ja, ja, wieder etwas dunkler. Ja, sogar die, naja, wie die erste. Aber also sie sieht es leicht heller. Genau, sie sieht auch ein bisschen öliger aus. Guck mal von der, die sind eher sehr matt. Mhm. Und die erscheint mir so ein bisschen öliger. Ja, das könnte sein. Gucken wir mal, wie sie geschmacklich ist. Bitte schön. Ja, danke schön. Also riecht mehr wie die erste. Mhm. so etwas schokoladiger, nicht ganz so honigartig wie die zweite, obwohl die Honignoten sind auch drin. Ja. Die ist nochmal wieder ganz anders. Die ist so, da habe ich sogar am wenigsten bitter. Ich wollte sagen, kaum Säure. Kaum Säure, vor allen Dingen. Kaum Säure. Ja. Aber die Bitternis bleibt bis zum Schluss. Also da, ja, aber insgesamt ist sie nicht so, also jedenfalls nicht so kantig wie die, die wir gerade hatten. Die ist etwas milder. Aber, genau, die Säure kommt ein bisschen zum Schluss raus und wandelt sich dann in so eine leichte, fruchtige Süße. Ja, nicht viel Säure im Vergleich. Nee. Ganz wenig Säure. Also die davor war deutlich säurebetonter, ja. Säurebetonter. Und diesmal, also zum Schluss kommt ein bisschen, ja. Mhm. Aber das ist mehr eine Fruchtnote als eine Säurenote. Und gut, auch bitter, aber auch das Bittere ist hier gut eingebunden. Vielleicht sogar besser als bei der Orinoco. Ja. Wir schreiben hier, langzeitgewalzte Kakaobohnen geben jeder Tafel den sauren, herben Geschmack mit Aromen von Tabak, Nuss und starker Fruchtsäure. Ja, nussig schmeckt's. Ja. Tabak würde ich jetzt nicht sagen. Tabak würde ich gar nicht sagen, aber ja, aber Nuss. Ja. Gut, da haben wir die drei venezuelanischen. Hier geht's venezuelanischen. Weiter. Venezuelanischen, nicht venezuelanischen, venezuelanischen. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen anders verpackt zu Edelmond Bean to Bar. Ein bisschen moderner, so ein Pappkarton ist das. Fair Trade ist das jetzt auch, steht drauf. Das waren die anderen offenbar nicht, das Venezuela. Nochmal extra Brüt drauf. Bio und Fairtrade. Aus der vollen Kakaobohne. Das ist der Trinitario. Und das kommt aus das Anbaugebiet, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das will ich nicht durcheinander bringen. Hispaniola, genau. Passt ja. Wir sind also wieder karibisch. Und ja, schöne Pappschachtel eigentlich. Und da drin wieder dieses Butterbrotpapier. Ein bisschen verklebt hier. Das war bei den anderen nicht. Aber schön. Also macht auch einen sehr guten Eindruck, auch wenn ich die jetzt nicht gut aufkriege. So. Auch wieder sehr dunkel. Ich glaube, fast am dunkelsten, oder? Ja, fast am dunkelsten. Optisch würde ich sagen, ist die am dunkelsten. Gucken wir mal. Schön. Bin gespannt, danke. Was du sagst. So, ich mache ein Stückchen abschneiden. Sehr schön. Sehr schön. Ganz anders. Ganz anders. Also wir haben jetzt den Trinitario, den anderen Edelkakao. Aber sehr mild. Sehr mild, ja. Sehr mild. Also das ist die mildeste. Ja. Also praktisch gar nicht, also ein bisschen bitter schon, aber ich würde sie eher zum Schluss, wird sie eher ein bisschen fruchtig, finde ich. Aber jetzt, also schmeckt eben auch edel. Ja. Die hat nochmal einen ganz anderen, ein ganz anderes Standing, würde ich sagen. Aber sie ist nicht so nachhaltig. Also sie ist nicht so nachhaltig im Geschmack, das stimmt. Sie hat diese Fruchtnoten und sogar, ja, ich würde sagen, einen Tick salzig schmeckt es. Muss ich auch sagen. Ja, vielleicht durch das Meersalz. Mhm. Genau, das ist ein Meersalz, genau. Ja, ist auch nur Kakao drin, 99,5% mindestens. Mhm. Und Kokosblütennektar. Ja, aber doch, hier steht sogar 0,25 Gramm Salz. Ah ja. Steht bei den Nährwerten. Mhm. Und das, wie waren das bei den anderen mit den Nährwerten? Ja, 0,3. Nee, haben die auch. Ja. Alle ein bisschen Salz. Das ist offenbar in den Kakaobohnen drin. Aber ich denke, Das kommt, die Hispaniola ist eine Insel, da ist das Meer drumherum, die Passatwinde gehen drüber weg. Also, das könnte an dem Meersalz. Mhm. Also, es schmeckt wirklich. Ist am salzigsten von allen drei Feuer. Ja. Aber die ist auch am mildesten. Ja. Und der Geschmack ist auch am, nicht am langanhaltendsten. Aber ich glaube, hält nicht so an. Für eine hundertprozentige Bitterschokolade schmeckt es gar nicht so bitter, wie man sich das typischerweise vielleicht vorstellt. Jetzt musst du noch was zur Verpackung sagen. Genau, also das ist hier ein bisschen andere Verpackungsdesign. Da steht Edelmond drauf, eingefasst von so einem dunklen Braun oben und unten. Dann ist da ein Zahnrad abgebildet. Steht drauf unten extra Brut. Brut. 100% Kakaobohne. Sehr modern. Also Gegensatz hat man jetzt hier auf diese Bilder, Fotos verzichtet, sondern ist in so einem klassischen Design übergegangen. Auch die Rückseite ist viel mehr Text. Also rohe Edelbitterschokolade. Und das Zahnrad bezieht sich auf die traditionellen Geräte. Den Edelmond setzt ja alte Geräte ein zum Walzen und zum Malen und so. Genau. Beziehungsweise auch selbst hergestellt. Genau. Das sind also ein paar Nerds, die halt auch sich dann die Geräte quasi auch neu gebaut haben, wie sie halt damals gemacht wurden, natürlich mit neuen Materialien und neuen Techniken. Aber so der Grundgedanke ist quasi da gleich, genau. Ja. Für jede Tafel Walz Edelmond einsortige zwei Tage lang ohne Verschnitt, fein abgeschmeckt mit einer Prise Kokosnektar. Und das ist das mit den 45 Stunden, das da auch draufsteht. Und aber das Ergebnis überzeugt sehr. Und wie gesagt, dieser Trinitario-Kakao schmeckt halt ein bisschen anders und ich finde ihn auch angenehmer. Ja. Aber wir kommen ja gleich nochmal auf den Criollo zurück, wieder aus einer anderen Gegend. Mhm. Ja, ich habe noch unter den Warnhinweisen Cadmium geschrieben. Genau, richtig, ja. Das ist nämlich ein Problem beim Kakao. Diese Pflanzen, also nicht nur Kakao, sondern auch andere. Also andere Pflanzen, können dem Boden Cadmium enthaltenes Cadmium anreichern, dadurch, dass eben so große Früchte sind, da gelangt dann einiges rein. Mhm. Über die lange Reifungszeit und deshalb enthält Kakao unter Umständen Cadmium und das ist tatsächlich ja ein sehr giftiges Metall. Auch für den Menschen, also vor allem krebserregend. Mhm. Deshalb, wenn wir jetzt einmal sowas essen, ist das sicher nicht schlimm. Und deshalb gibt es auch spezielle Kakaosorten mit niedrigen Cadmium, wo das dann auch draufsteht. Solche haben wir auch dabei, nur leider jetzt nicht bei dem Rohkakao. Mhm. Deshalb müssen wir jetzt hier tatsächlich mal das Cadmium über uns ergehen lassen, was wie gesagt bei einmaligem Genuss noch nicht wirklich zu Problemen führt, aber auf die Dauer vielleicht, wenn wir das jetzt jeden Tag essen würden. Ja, dann mache ich mal die nächste Packung auf. Hier sind nur 72 Gramm drin. Ach ja, in diesen etwas edleren sind nur 72 Gramm Kakao. Dann kostet das denn mehr? Ich sage gleich mal, was die kostet. Also die, was wir jetzt gerade gekostet haben, kostet preislich 6,95 Euro für 72 Gramm. Also 9,65 Euro für, das kann nicht sein. Also das ist ein Fehler auf der Webseite. Doch, 9,65 Euro für 100 Gramm. Also ist etwas günstiger als die Sorten, die wir davor gehabt haben. Mhm. Ja. Das sind auch 72 Gramm und hier sind 73 Gramm drin. Okay. Hier steht auch nochmal drauf. Vegan, laktosefrei, glutenfrei, nahezu zuckerfrei. Naja gut, nahezu zuckerfrei. Ja gut, 0,8 Gramm auf 100 Gramm. Das ist schon wenig, das stimmt. Sortenreines Theobroma Kakao Bouquet. So, wir kommen jetzt wieder zu Criollo, aber Criollo ist ja eigentlich der Edelkakao aus Venezuela, aber hier kommt er jetzt aus Peru. Das ist also schon ganz anders, aber eben auch diese Kakaosorte. Und jetzt haben wir was ganz Interessantes. Hier ist auch so eine Kakaoschote abgebildet drauf. Roh und nicht fermentiert. Und da ist eben die Frage, wie macht man das? Das Fermentieren will man ja, damit es weniger bitter ist. Also diese wird wahrscheinlich dann noch bitterer sein. Aber es gibt noch einen Trick. Und vielleicht wird er hier angewandt. Das konnte ich nicht mit Sicherheit herausfinden. Wie kann man denn noch sowas wie Fermentierung machen ohne Fermentierung? Was meinst du? Mhm. Ist auch beim Wein. Einfach, ja, einfach, genau. Einfach liegen lassen. Einfach liegen lassen. Einfach liegen lassen. Genau. Ja. Bleibt, die Kakaoschoten lässt man einfach ein bisschen liegen. Mhm. Da ist natürlich auch Sonne und es wird heiß, klar. Mhm. Und dann verändern sie sich und dann sind sie weniger bitter, ohne dass man sie fermentieren muss. Und die ist hier völlig unfermentiert, ist auch sehr dunkel. Mhm. Ja. Ja, na, wie die. Ja, ja. Nicht so ganz komplett. Die wir gerade hatten. Sie schreiben hier auf die Homepage, nur absolut für Puristen geeignet. Also scheinbar doch sehr, ja, wir werden sehr, sehen. Sehr speziell. Du zerbröselt auch schon hier. Ja, du hast im Gegensatz zu anderen. Ja, ich habe mich schon mal. Du hast dich schon gefärbt mit Schokolade. Ja, das lässt Polo. Sich nicht. Guck mal, ein Pulli. Guck mal hier unten. Da, genau, hast du schon die Spuren. Ja, das kannst du vergessen. Ja, es macht aber nichts. Es kommt in die Wäsche. Riecht am fruchtigsten. Riecht fruchtig. Ja, riecht sehr fruchtig. Riecht auch gar nicht so honig betont wie die anderen. Auch nicht so schokoladig. Riecht wirklich fruchtig und sieht bröselig aus. Mm. Ja, ich bin gespannt. Mm. Kaum Säure. Kaum Säure. Criollo ist natürlich. Ach doch, zum Schluss kommt die Säure jetzt. Ja, kommt die Säure. Mm. Aber auch nicht so bitter, wie ich dachte. Mm. Criollo hat ja am wenigsten. Aber zum Schluss. Mhm. Und das kommt plötzlich. Ja. Säure und Bitterkeit. Mhm. Durch. Aber man merkt, dass die auch so ein bisschen krümeliger im Mund ist. Mhm. Ja, ja. Schmelze, da ist die noch so ein paar bisschen bröckiger. Mhm. Und hat zum Schluss so ein. Was ist denn das für ein Geschmack? Den kenne ich. Das ist wieder ein nussiger Geschmack. Ja, aber so ein bisschen kommt mir so dieser Barrique-Geschmack kommt mir durch. Ja. Stimmt, ja, da hast du recht. Zum Schluss? Ja, so Holz- und Vanillenoten. Genau. Ja, ja. Ja. So ein Holz- und Vanillenoten. Und Vanille ist nicht drin, aber. Ja. Mhm. Ja, schon interessant. Ist auch die teuerste. Mit 7,95 Euro für 100 Gramm. Mhm. Umgerechnet für 72 Gramm, für 100 Gramm 11,04 Euro. Naja, klar. Mhm. Das ist, überrascht jetzt auch nicht. Mhm. Weil das ja schon was sehr Spezielles ist. Ja. Wirklich sehr speziell. Mhm. Sehr, zum Schluss ist es auch diese. Ist auch was Milchiges zum Schluss. Mhm. Ja, das stimmt. Also die Säure kommt, geht dann über in dieses milchige, schmelzige Aroma. Mhm. Und dann kommt diese Barrique-Vanillenote zum Schluss. Ja, am Ende kommt. Kommen diese Fruchtnoten, die kommen sehr spät und wie gesagt auch nochmal richtig bitter. Mhm. Also es wird am Ende richtig bitter. Jetzt, wo alles weg ist im Mund, bleibt eine ganz starke Bitternote, die die anderen nicht hatten. Mhm. Ja. Also schon sehr sonderbar. Also ist schon etwas anders als die Milka-Vollmilch. Ja, genau. Also das ist schon wirklich interessant. Also ja, und wenig Zucker, klar. 0,8 Gramm. Aber die Süße ist da. Ja. Alle sind irgendwie doch süß. Mhm. Und hier ist ja wirklich 99,7%. Ja, also wirklich. Ja, mehr Kakao geht wahrscheinlich nicht. Da müsste man völlig auf den Zucker verzichten. Und bei so einem bitteren Produkt, so ganz ohne Zucker, also müsste man mal gucken, ob man sowas bekommt. Aber ich hätte im Gefühl, dass es dann nicht mehr erträglich ist. Also es gibt, bei denen kannst du auch Kakaobohnen kaufen, also Rohbohnen. Ja gut, aber dann musst du es selber machen. Das ist ja, keine Schokolade. Nee, die musst du ja mahlen, also zerkleinern und dann eben die ganze Zeit walzen, damit du halt eine Schokolade bekommst, weil sonst ist das so. Sonst beißt man darauf rum und das ist wirklich nicht angenehm. Das ist sehr hart, das Produkt. Also haben auch hier Kakaobohnenmus, kann man bei denen auch kaufen. Dann hat man schon mal einen Prozedere schon mal hinter sich gebracht. Mhm. Jetzt einfach nur zum Vergleich, aus Interesse. Du musst mal hin, so weit ist das ja nicht. Das ist, nee. Das ist ja wirklich ein Zug. Ja, klar. Oh, dann könnte ich mal hinfahren. Züge bringen mich ja überall hin. Mhm. Also, ich meine. Ich finde die am spannendsten. Ja, das ist wahr. Also wir müssen ja immer zum Schluss fragen, wir sind schon durch, das ging schnell. Mhm. Man muss ja immer sagen, was schmeckt mir am besten? Mhm. Und vielleicht so ein Ranking machen. Und ich muss auch sagen, also diese unfermentierte ist wirklich am spannendsten, weil die dann auch so eine gewisse, also dieser Geschmackseffekt, das erst so ganz mild ist und dann kommt das ist schon gut. Mhm. Ja. Ansonsten, von den anderen fand ich eigentlich die erste. Ich fand die, genau, die erste, stimmt, gebe ich dir recht. Die zweite fand ich dann nicht so gut. Mhm, genau. Und die dritte war so eine Kombination zwischen der ersten und der zweiten. Ja, genau, so sehe ich das auch. Also, die allererste war gut und die allerletzte war sicherlich am interessantesten. Ja. Naja, kein Wunder. Ich meine, es gibt ja Liebhaber, die wollen das so. Und deshalb kaufen sie die teure Schokolade. Aber sehr interessant. Ja, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es auch gut. Ich war ein bisschen überrascht, oder positiv überrascht. Ich habe mit auch die Rohschokoladen, auch speziell die letzte, etwas krümeliger im Mund vorgestellt. Also aber durch die Walzung, die sie da durchführen, und das schonende Schmelzen und Co. ist es dann doch sehr, sehr fein. Ich dachte, ich habe da eher so ein bisschen diesen sandigen Geschmack, den ich so damit assoziiere. Das gibt's manchmal bei Zartbitterschokolade. Also auch ich hab solche Zartbitterschokolade zu Hause. Wie gesagt, 95-96%. Und das ist sandig. Und diese sind alle gar nicht sandig. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie so lange walzen. Glaube ich auch. Denn ich vermute, die normalen Schokoladenhersteller, da muss ja irgendwie alles auch schnell gehen. Profit. Ja. Da wird halt gemahlen, dann wird gewalzt und dann kommt die Masse da schon raus und das ist nicht also 45 Stunden lang walzen, das kostet viel Geld. Ja, glaube ich auch. Ja. Also muss ich schon sagen, sehr, sehr interessant. Sehr interessant, ja, ja. Also ganz neue Schokoladenwelt, die sich da auftut, die eigentlich nichts, also außer dass es so eine Tafel ist und dass man da so Riegel abbricht, hat das nichts zu tun mit dem, was man so im Supermarkt an Schokolade kauft. Ja. Also das ist eigentlich ein anderes Produkt, würde ich sagen. Ja. Das ist so ein bisschen wie Wein und Traubensaft. Genau. Ja? Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du gerade sagst, Wein und Traubensaft, dazu einen kräftigen Rotwein zu so einer Schokolade. Ja, sowieso. Und da haben wir das nicht beim letzten Mal schon gesagt, was man trinken muss zur Schokolade? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Also wenn ich mich jetzt wiederhole, dann, also meiner Meinung nach, aber es ist eine persönliche Meinung, also ich glaube, am besten dazu schmeckt der Rum. Ja, na, genau. Also so ein Glas Rum, da entfaltet sich auch nochmal die Schokoladennote. Wir haben gerade keinen Rum hier. Ich glaube, doch. Ich gucke mal kurz. Wenn ich noch so ein Graphitfläschchen, könnte man mal ausprobieren. Ich wollte zwar heute nicht mehr so viel Alkohol trinken, weil ich gestern schon in eine spontane Weinprobe verwickelt worden bin. Ich war ja in der Pfalz und hab natürlich Wein gekauft, den ich mir dann hab liefern lassen und gestern kamen die Kisten schon an und dann habe ich mit Kollegen gesagt, komm, jetzt spontan probieren wir mal und das wurde dann doch ein etwas längerer Abend mit wirklich tollen Weinen, muss man wirklich sagen. Also die neue Ernte ist klasse, 2020, super und ja, Herr Penninger, rettet uns. Ich bin fündig geworden. Spice Griffith. Genau, wir haben und Rum. Griffith. Und ich würde vielleicht den Unspiced erstmal nehmen. Ich auch. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre, glaube ich, am besten. Ja. Stefan rettet uns mit zwei Probeflächen. Danke, ja, Stefan. Das ist immer gut. Neulich hat er mich auch schon gerettet, weil ich in meinem Kühlschrank auch zwei Probeflächen gefunden habe. Eine habe ich noch für ganz schlimme Zeiten. Nein, ich habe auch sonst genug rum, aber ja, ich wollte einfach mal schnell so ein Zwischenrum. Ja. Und da kam das ganz gut. So, jetzt mache ich da ein Schusschen rum rein. Auch für dich. Kannst du ja selbst am besten reinmachen, das ist mein Fasten. Mm. Riechen du da? Ja, es ist phänomenal. Der Graphit ist wirklich toll. Ja. Also, ach, da hat der Stefan was Nettes gemacht. Ja. Ich finde auch den Spice sehr gut, muss ich beide sagen. Ja, ich finde den auch sehr, sehr gut. Aber leicht zur Schokolade. Ja. Oh Gott, riecht der gut. Ja, der riecht wirklich gut. Da kommt die Karibik schon durch. Ah ja, da kommt die Karibik durch. Und jetzt haben wir die karibische Schokolade. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann würde ich natürlich auch sagen. Ich würde gerne mal vielleicht in erster Linie erstmal diese Unrund mal probieren. Also den zweiten. Mhm. Und mal gucken, ob es mit dem Rum sich da eine Rund. Gute... Ja, genau. Gut, dann machen wir das. Wir müssen das ja beide machen, weil wir ja dann darüber diskutieren wollen, wie breche ich das denn jetzt. Die andere Seite muss jetzt anbrechen. Muss die, weil das dann so genau. Große Stücke werden. Ja, ja, genau, du musst die andere Seite nehmen. Das ist sonst, ja, das habe ich ganz schlecht gebrochen. Nein, das ist... Ja. Einmal mit Profis. So, jetzt bin ich gespannt. Ich mache das mal so, ich lege die mal auf meine Zunge und tue die ein bisschen ankauen und dann bringe ich einen Schluck Rum dazu. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin begeistert. Oh ja. Oh, das ist doch was. Oh ja. Kommt auch diese Schokoladennote, kommt durch die Nase, kannst du da hinten wieder von hinten durch die Nase. Und dann hat das fast was Kaffeeartiges. Ja. Du hast plötzlich so einen Kaffeegeschmack. Ja, kannst du Kaffee ein bisschen simulieren. Ja, also ich finde auch, ich habe jetzt nochmal bewusst das auf der Zunge ein bisschen schmilzen lassen und dann ein bisschen grob im Mund zerkaut, aber dann noch auf der Zunge liegen lassen. Mhm. Und hab dann dazu einen Schluck rumgenommen. Mhm. Und dadurch kriegst du diesen Kaffee-Effekt. Und ich habe das Gefühl, dass der hohe Alkohol in dem Rum auch nochmal die Stoffe aus der Schokolade mal besser auslöst. Ja, genau. Und dadurch kriegst du so einen viel, viel breiteren Geschmack. Mhm. Ja. Und da ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass die zweite zum Schluss so ein bisschen säuregehaltiger ist, weil durch den Alkoholgeschmack und durch den Rumgeschmack wird es wieder schön neutralisiert. Mhm. Also passt wirklich sehr, sehr gut. Aber der Alkohol löst ja eben auch bestimmte Aromastoffe. Ja. Und die ja, und die merkt man, nimmt man dann nochmal so richtig wahr. Und das sind so kaffeeartige Geschmacksnoten, die du vorher nicht hattest. Also das lohnt sich, die Kombination mit Alkohol. Vorsicht Alkohol natürlich, klar, aber jetzt mal so einen kleinen Schluck rum zur Schokolade. Aber dann will man mehr, dann isst man noch mehr Schokolade und trinkt noch mehr rum und am Ende ist man dick und besoffen. Mhm. Das ist halt der Punkt. Also und wahrscheinlich kann man auch nicht schlafen, denn das Theobromin ist ja Koffein eben auch. Ein Koffeinkomplex. Ja, das ist ja nicht gut für Schlafen. Ja, wir bitte auch. Aber ist eine schöne Kombination, muss man wirklich sagen. Ja, muss man wirklich sagen. Mhm. Es schließt nochmal bestimmte Geschmacksnoten. Ja, ja. Gerade so ein vanilleartigen Geschmack und so eine Kaffeenote. Man hört nicht so. Ja. Das Vanille kommt natürlich auch ein Stück weit durch den Rum. Ja, natürlich. Ja. Genau. Ja, aber das ist ja die Kombination. Genau. Aber das Kaffeehaltige, das stimmt. Mhm. Das ist halt dieser rohe Kakao mit dem Alkohol und dem Rum. Das ist schon. Mhm. Das ist schon interessant. Ja. Ja. Ja. Ja, in den Herkunftsländern oder bei den Azteken zumindest gab es ja nun auch so eine Trinkkultur. Da hat man wohl auch Kakao geschmolzen und getrunken. Mhm. Und das mit ein bisschen Alkohol könnte auch noch ganz interessant sein. Mhm. Ja, Haben die vielleicht damals schon gemacht? Das Aber gut, ich mag jetzt auch, ich merke jetzt auch, ich habe jetzt gerade mit Wasser nachgetrunken, dass diese Kombination zwischen Rum und dem Kakao nach wie vor noch im geschmacklich noch im Abgang noch vorhanden ist. Ist noch da. Das also ist sehr nachhaltig. Sehr nachhaltig. Ja, ist ein sehr nachhaltiger Geschmack. Also schon der Schokoladengeschmack an sich und mit dem Rum ist er noch nachhaltiger. Vor allen Dingen, weil es dann mit dem Alkohol auch gelingt, den Geschmack nochmal so nach hinten in die Nase zu transportieren. Mhm. Und das ist schon schön. Ja. Ja. Ich finde es auch perfekt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also wie gesagt, jetzt ist es ja kein Geheimtipp mehr, aber ich habe das immer so für meinen Geheimtipp gehalten, Rum mit Schokolade zu kombinieren. Mhm. Ja, das ist wirklich schön. Und es sind ja auch beides karibische Getränke. Ja. Und haben, ja, ich meine, im Grunde ist ja das der Zucker. Na, also Rum ist ja Zucker eigentlich. Ja. Und wenn man dann vielleicht doch nochmal Schokolade ohne Zucker hätte, könnte man das auch gut kombinieren. Ja. Aber hier sind wir ja nah dran, bei so wenig Zucker. Ja, schön. Ja. Sind wir eigentlich mit dieser Rohschokoladenfolge durch? Ja, wir haben noch ein paar Schokoladenfolgen. Wir werden noch ein paar Schokoladenfolgen machen. Das Problem ist halt immer, jetzt könnten wir sagen, ja, wir hätten doch Zeit, wir könnten doch jetzt 3 Stunden über Schokolade sprechen, aber jetzt schon nach diesen 5 Schokoladen, ich glaube, irgendwann nimmt man dann die Geschmacksunterschiede nicht mehr so richtig wahr. Und dann muss man ja auch bedenken, man kriegt ja so eine Art Theobromin-Schock, wenn man so viel Schokolade isst. Also ich kann das nicht. Also da kann ich eher mal 5 Flaschen Weine probieren, als jetzt also noch mehr Schokolade. Also von daher müssen unsere Folgen naturgemäß kürzer sein. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir, dass im Internet kein Platz mehr ist, sondern dass wir einfach da an unsere Kapazitätsgrenzen gelangen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt eine andere Schokoladenfamilie nehmen würden, also jetzt zum Beispiel geröstete Schokolade, ich glaube, dass dann dass wir das dann auch nicht mehr gut rausschmecken können, das Besondere. Das ist ja das Problem, was wir beide haben, wir haben einfach zu viel Schokolade geholt, wir haben einfach zu viele Themen mit diesem Schokoladenkauf aufgerissen. Ja. Ja. Zu viele Themenfelder innerhalb der Schokolade. Und naja, was wir heute schon mal angefangen haben, das müssen wir aber noch vertiefen, ist halt der Ländervergleich. Ja. Und da haben wir ja nochmal wirklich eine ganz, da hast du, ich glaube von Heinemann hast du eine Länderbox und ich habe von Rausch diese Länderstangen gekauft, wo wir dann auch nochmal ganz unterschiedliche Länder haben. Und da müssen wir dann vielleicht auch mehr probieren. Da müssen wir einfach mal so eine Länderfolge machen. Ja, das wird zwar sehr viel, aber wir müssen es mal probieren. Vielleicht machen wir auch eine Hälfte der Box und ein anderes Mal eine andere Hälfte der Box, weil ich glaube, so 5, 6 Sorten, das ist, glaube ich, noch im Bereich des Möglichen. Ansonsten, glaube ich, wird es auch schwierig. Ja. Und dann haben wir noch die Stevia-Schokoladen. Genau. Ja, da haben wir, glaube ich, immer nur 2. Und dann haben wir noch aromatisierte Schokoladen. Genau. Zwar ganz viele aromatisierte Schokoladen. Auch mit interessanten Geschmacksnoten. Mhm. Also da müssen wir auch noch mal. Also wir müssen noch eine Folge, ich weiß nicht, vielleicht ist zuckerfrei zu wenig mit 2 für eine ganze Folge. Aber wir können auf jeden Fall den Ländervergleich noch machen. Und wir können auf jeden Fall noch die was war denn das andere noch? Ländervergleich? Ach ja, und die Aromatisierten. Genau. Ja, das wären die beiden Folgen, die wir auf jeden Fall noch machen können. Genau, ich habe noch eine Sache aus der letzten Schokoladenfolge. Mhm. Gab ja auch Kommentare. Ja. Und zwar hat uns ein Zuhörer Christian noch geschrieben, die beste Schokolade in Brandenburg gibt es in Hornow. Bei Spremberg im Schokoladenladen der Konfisserie Felicitas. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht. Ich kann ja mal dir den Link... ich habe das auch gelesen. Und du hast dich auch gleich bedankt. Ja. Wir sollten eventuell natürlich... Vielleicht kann man da mal hinkommen, weil das ist ja jetzt auch nicht völlig aus der Welt von Berlin aus. Guck mal, wo das ist, dann können wir ja mal hinfahren. Das ist ja nicht das Thema. Also immer setzen wir uns in ein Transportmittel und fahren da hin. Guck mal, wie weit es ist. Aber das war auf jeden Fall super. Danke für den Tipp. Also habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe ja gesagt, ein bisschen recherchiert. Hast du ja in der Folge auch mitbekommen. Ich habe ja auch recherchiert. Aber dass der Christian nochmal sowas gesehen hat, fand ich natürlich super und total interessant. Ich mache mal kurz mal Navigation. Aber die machen... Das ist hinter Cottbus, kurz vor der polnischen Grenze. Das könnte man vielleicht verbinden, Herr Hase, mit einem polnischen Grenzübergang und einem Einkauf an... weißt du was? Ja, weißt du was? Also an nochmal Nachschub an alkoholfreie Biere, die wir hatten. Ja, und vor allem Fleischchips. Genau, Fleischchips brauchen wir wieder. Das ist auch lecker. Also auch mal eine Folge dazu machen. Ja. Wollen wir die offen haben? Vielleicht, wenn die ja Öffnungszeit. Aber wenn du jetzt hier guckst auf die Bilder, ja, da ist sehr viel Praline auch. Ja, das stimmt. Ja, steht ja auch gleich. Pralinen, Hohlfiguren, Tafelschokoladen. Genau. Brotaufstriche, Bio-Schokolade, vegane Schokolade, Meerschokolade und alles Mögliche. Mhm. Werksverkauf haben die. Gucken wir mal, wie der offen hat. Mhm. Kann sich die Sachen auch schicken lassen, aber es ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt. Nö, also ich denke, wenn wir sowas verbinden können, ist doch das super, oder? Ja. Also ich will ja jetzt nicht, also nicht, dass ich mir schicken lassen könnte, natürlich, gar kein Problem. Aber man könnte das ja mitmachen. Mhm. Guck mal, der Öffnungs-, ach, das ist doch perfekt. Der Werksverkauf hat offen von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr. Ja, passt sehr gut. Das ist super, dann können wir ja mal einen Samstag mal so eine Aktion mal starten. Ja, gern. Kein Problem. Kann man machen. Gucken wir gleich nach dem Datum. Ja. Christian, vielen Dank. Das ist ein guter Plan, was du uns hier gerade hingeworfen hast. Ja. Ja, klingt gut. Mach mal so. Ja. Dann schauen wir mal. Ja. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier einen Strich. Ja. Und verabschieden uns. Genau. Und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Kommentieren. Ja, liken. Wer noch Kommentare und Tipps hat, ne, wir gehen der Sache dann auch nach. Genau. Also das ist hilfreich. Ja, also. Super, vielen Dank. Ja, bis dann. Tschüss.